Erster ein Lied für den Musikleiter. Es ist von den Söhnen Korachs. Zweiter Gott ist unser Schutz und unsere Kraft. Er hilft uns in der Not. Dritter, wir haben keine Angst. Die Erde kann beben. Die Berge können ins Meer fallen. Vierter, das Meer kann laut sein. Die Berge können zittern. Der Herr ist bei uns. Fünfter, ein Fluss fließt durch die Stadt Gottes. Gott wohnt an diesem heiligen Ort. Sechster, Gott ist in der Stadt. Sie bleibt sicher. Gott hilft ihr früh am Morgen. Siebter, Völker machten Lärm. Königreiche fielen. Gott sprach laut. Die Erde schmolz. Achter, der Herr ist bei uns. Der Gott von Jakob schützt uns. Neunter, kommt und seht die Taten vom Herrn. Er tat erstaunliche Dinge auf der Erde. Zehnter, er beendet Kriege auf der Welt. Er zerbricht Bogen und Speere. Er verbrennt Wagen. Elfter, seid still und wisst, ich bin Gott. Ich bin groß bei allen Völkern. Zwölfter, der Herr ist bei uns. Der Gott von Jakob schützt uns.